Den heutigen Abend haben wir folgendermaßen geplant. Wir würden gerne den Abend anfangen, indem wir zwei kurze Vorträge bekommen von Herrn Artif Butrus von der Universität Marburg, spezialisiert in Themen internationale Politik und Friedensforschung, aber auch Literatur. Artif Butrus ist ein guter Freund von mir, den ich dieses Jahr erst kennengelernt habe, aber da, wo man Freunde gewinnt und wo man sie lange behält, nämlich auf Demonstrationen. Wir haben uns kennengelernt auf Solidaritätsdemonstrationen für Ägypten, als auf dem Tahrirplatz die Hölle los war und es darum ging, ob die Revolution in Tunesien zu Ende geht oder ob es weitergeht. Ich bin sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ich bin aber noch viel froher, dass es in Ägypten weitergegangen ist und dass jetzt die Flamme weiter lodert im Nahen Osten und dass es sich weiterentwickelt. Nebenbei möchte ich sagen, dass Artif nicht nur akademisch sich mit dem Thema beschäftigt, sondern auch einen Verein gerade gründet namens Mayadine Tahrir. Ja, also letztendlich die Tahrir-Plätze. Ein Verein, der sich beschäftigt, aber dazu kann er vielleicht noch kurz drei, vier Sätze sagen, auch mit dem Thema Demokratiebewegung in der arabischen Welt. Als zweiten Redner würde ich dann ganz gerne den Herrn Werner Ruf vorstellen. Herr Ruf beschäftigt sich seit 50 Jahren oder mehr als 50 Jahren mit dem Thema Nahost, speziell Maghreb-Staaten. Ich bin immer sehr begeistert, wenn ich sehe, wie Leute sich so lange mit so einem Schwerpunktthema beschäftigen. Und ich bin sehr froh, wenn ich sehe, dass sich Leute mit dem Nahen Osten und mit Nordafrika mit so einer Tiefe beschäftigen und diese analysieren und da einfach auch wirklich aus einer europäischen Perspektive trotzdem einen Insiderblick geben durch die Intensität, mit der sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Daher bin ich sehr gespannt auf den Vortrag. Und als dritten Gast haben wir heute Abend einen Überraschungsgast, gar nicht geplant am Anfang. Und dank des gnädigen Zufalls und der Anna-Lindt-Stiftung und haben wir unseren Herrn Mokhtar Yahyaoui, ein Richter aus Tunesien, der vor 10 Jahren es gewagt hat, das System anzuschreiben, den Präsidenten anzuschreiben und zu sagen, de facto, so geht es nicht weiter. Wenn wir keine ordentlichen Arbeit mehr leisten können als Richter, weil wir ständig unterdrückt sind und ständig kontrolliert werden vom Staat, kann der Staat sich nicht entwickeln, kann die ganze zivile Gesellschaft sich entwickeln. Und daher, lieber Präsident, es ist deine Pflicht als Präsident von diesem Land, dass du etwas unternimmst und wieder uns mehr Freiraum gibst, damit sich die Gesellschaft entwickeln kann. Die Reaktion war natürlich genau das Umgekehrte. Herr Yahyaoui war Dissident, hat Berufsverbot bekommen und hat 10 Jahre lang darunter gelitten, dass er die Wahrheit sagte, dass er das System konfrontierte mit dem, was ist. Und ich freue mich sehr für Herrn Yahyaoui, dass heute, 10 Jahre später, die Wahrheit gesiegt hat und an die Oberfläche gekommen ist und dass Tunesien nicht nur allen Tunesiern ein besseres Leben für die Zukunft bietet, sondern auch allen Arabern, die auf dieser Welt laufen, es erlaubt, mit erhobenem Haupt zu sagen, ich bin Araber und ich bin stolz drauf. Ich bin gespannt auf den Abend heute und würde Ihnen daher jetzt gerne anfangen. Nach den Vorträgen haben wir eine offene Diskussion, wo ich auch mich freuen werde auf die Fragen, die von Ihnen kommen. Und dann werden wir einfach die drei Gäste hier zu Wort bitten, auf ihre Fragen zu antworten, über die aktuelle Lage und die Geschichte in dieser Gegend zu beantworten. Vielen Dank.